Männchen kommunizieren über Latrinen und Madeleine spricht und schreibt unter anderem darüber. Botenstoff, der Biologie-Berufe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Botenstoff-Podcast. Mein Name ist Peter Kohl und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir den 8.3.2021 und wie angekündigt erscheint im März die nächste Folge. Okay, zugegebenermaßen bei der Ankündigung war es noch Februar 2020. Es lag jetzt tatsächlich ungefähr ein Jahr zwischen den Folgen hier und vielleicht hat die eine oder der andere das mitbekommen. Es war so eine kleine Pandemie in der Zwischenzeit und die hat von manchen Leuten vielleicht das Leben ein wenig durcheinander gebracht. Das war bei mir nicht anders. Ich habe meinen Job zwar nicht verloren, aber ich hatte meinen Job vor der Pandemie gekündigt. Und tatsächlich war dann das letzte Jahr bei mir auch ein bisschen turbulent. Es gab einige Veränderungen und darüber, über Jobsuche, über Gedanken, werde ich nochmal in einer extra Folge sprechen. In der heutigen Folge habe ich mich mit Madeleine Ziege unterhalten. Madeleine ist Biologin, Autorin, Trainerin und Kommunikatorin. Sie erzählt uns etwas über Katzen, Kaninchen und Kommunikation mit Kot sowie über Fische, die lügen, wenn sie beobachtet werden. Wie sie dazu gekommen ist und jetzt anderen Leuten beim Fertigwerden mit der Promotion hilft, erzählt sie hier ausführlich. Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr mir Feedback zu der Folge schicken wollt, Fragen oder Wünsche habt, dann sendet mir gerne eine E-Mail an info@botenstoff.eu oder kontaktiert mich über Twitter über den Link Botenstoffpod. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge mit Madeleine. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Botenstoff-Podcast. Nach einer zugegebenermaßen etwas längeren Pause habe ich mich heute jetzt endlich nochmal mit jemandem zusammengeschlossen und zwar mit Madeleine Ziege. Hallo, liebe Madeleine. Ja, hallo, Peter. Das finde ich ganz wunderbar, dass das heute funktioniert in diesen komischen Corona-Zeiten, weil zum ersten Mal sitze ich jetzt nicht einer Gesprächspartnerin gegenüber, sondern wir machen das Ganze remote, hatten erst noch technische Schwierigkeiten, die wir jetzt aber hoffentlich alle ausgeräumt haben und jetzt freue ich mich, dass das dann auch so klappt. Ja, ich mich auch. Ich habe am Anfang immer drei relativ kurze Fragen und zwar wäre das Frage 1. Was ist dein Lieblingsorganismus? Organismus, also Katze wäre mir jetzt sofort spontan gekommen, wenn man das als ein Organismus sehen möchte. Ansonsten Pantoffeltierchen. Ja. Beides sehr cool. Und ja. Ich habe ja eben im Vorgespräch auch schon mitbekommen, dass du so ein schlaues Exemplar von Katze da hast. Ja. Kann sogar Türen öffnen, ja. Vielleicht habe ich auch ein schlaues Pantoffeltierchen irgendwo und weiß es nur nicht. Gut möglich. Gut möglich, ja. Frage 2. Würdest du wieder Biologie studieren? Auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Kurz und knapp, aber trotzdem Frage 3. Was würdest du machen, wenn du nicht Biologin wärst? Astronautin. Ah. Ja. Ja, auch sehr schön. kann man vielleicht ja auch noch verbinden. Also ich habe gehört, nächstes Jahr sucht die ESA wieder Leute und da sind ja auch Leute mit naturwissenschaftlichem Hintergrund immer gefragt. Also ja, aber insofern. Ich bin überhaupt nicht so achterbahnmäßig fest im Sattel. Und das würde mich sofort in der allerersten Runde rauskicken, glaube ich. Ja, gut. Genau. Und das hat damals im Bereich Mathe dann auch einfach nicht bei mir gereicht. Und dann dachte ich so, da machen wir einfach die Naturwissenschaft für Mädchen, wenn man das mal so böse nennen darf. War ja auch nicht viel, also da war ja auch eine Menge Mathe dabei. War ja nicht so, dass das nichts war, aber. Ja, das stimmt. Ja. Ich erinnere mich auch immer an Mathematik für Biologen. Und ich habe zusammen gewohnt mit mehreren Maschinenbauern, Ingenieuren, die sich immer ziemlich lustig gemacht haben über das, was Biologinnen und Biologen da schon Mathe nennen. Aber richtig. Das hat mich gestärkt fürs Leben. Ja, ja, mich auch, auf jeden Fall. Wie hast du dich denn fürs Biostudium entschieden und wo hast du dann Bio studiert? Also so richtig entschieden habe ich mich, nachdem ich so eine Weile rumgeeiert bin, war dann auch schon ein Jahr lang an der Uni und habe damals ja noch so, da konnte man ja noch so verrückte Sachen studieren wie Magister und hatte dann Hauptfach Philosophie und Erziehungswissenschaften im Nebenfach und Umweltwissenschaften im Nebenfach. Und das hat mir aber nicht so richtig gefallen. Und als Umweltwissenschaftler hatte man auch ein bisschen mit der Biologie zu tun und mit den Biologen. Und da habe ich sofort Feuer gefangen. Da dachte ich, wow, das ist total spannend, was die da machen. Warum studiere ich nicht einfach Biologie? Und diese Frage ist mir dann so das nächste halbe Semester im Kopf rumgegeistert. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und das war dann wirklich auch die beste Entscheidung. Ich habe zwischenzeitlich auch noch überlegt, Tierärztin zu werden. Und ja, ich war wirklich immer sehr hin und her gerissen in meinen Entscheidungen. Das zeigte sich unter anderem darin, dass ich bei dieser ZVS, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ja, ich glaube noch, und diese zentrale Studienplatzvergabe, Erstwunsch Tierarzt angekreuzt habe oder Tierärztin und Tiermedizin und dann Zweitwunsch Biologie. Und an dem Tag, wo die Deadline war, habe ich dann angerufen und gesagt, können wir das nochmal ändern, bitte? Und dann mein Zweitwunsch Biologie zum Erstwunsch gemacht, weil mich dann irgendwie doch die Panik packte, als ich dann dachte, mein Gott, als Tierärztin, da werde ich dann irgendwie in so einer Kleintierpraxis bleiben. Alles ist super steril und riecht dann nach Desinfektionsmittel. Das hat sich dann irgendwie nicht mehr so toll angefühlt. Okay. Genau. Und also mehr das Rausgehen, die Gummistiefel und so. Richtig. Und ich dachte, ich wollte einfach auch zum Beispiel gerne wissen, was es alles für Pflanzen gibt und da richtig in die Biologie eintauchen. Genau, und dann habe ich das gemacht und bin dann ich war dann ja schon an der Uni Potsdam und habe dann da eben auch mein Biologiestudium gemacht. Lief das dann trotzdem über die ZVS damals oder konntest du dich einfach umschreiben an der Uni? Nee, das lief dann auch über die ZVS, aber ich konnte dann schon ein paar Kurse, die ich im Rahmen des Magisterstudiums gemacht habe, mir dann auch anerkennen lassen und ja, bin dann aber auch ganz regulär als Erstsemester Biologie dann eingestiegen. Ja, auf Diplom dann. Richtig, ich bin noch eine Diplomerin. Ja. Hast du besondere Erinnerungen ans Studium? Gab es da irgendwie so einzelne Vorlesungen, die dir noch besonders im Gedächtnis hängen geblieben sind? Ja, also bei mir hat sich schnell rauskristallisiert, dass mich alles Tierische besonders interessiert. Also Zoologie, Tierphysiologie, das war ziemlich meins. Und gerade auch so praktische Kurse. Also wir hatten einen ganz tollen Dozenten, der die praktische Biologie gemacht hat, also die allgemeine Zoologie, damals ja auch dieses Präparierpraktikum. Und das Mikroskopieren, histologische Arbeiten, das hat mir super viel Spaß gemacht. Da konnte ich auch so ein bisschen mein Kunstfimmel mit einbauen und mich da in detaillierten Zeichnungen von Zellen verlieren stundenlang. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann später im Hauptstudium war dann auch einfach Verhaltensbiologie mit drin oder ökologische Fächer. Und da bin ich eigentlich echt voll drin aufgegangen, doch, ja. Ja, ich erinnere mich auch an die Bestimmungskurse, wo wir auch fleißig gezeichnet haben. War aber nicht immer meine Lieblingsdisziplin, muss ich zugeben. Ja. Und ich habe später den Kurs auch mal als Hiwi betreut und war da dann auch ziemlich überrascht, wie unterschiedlich die Qualität an Zeichnungen so war. Also wie manche Leute da wirklich Kunstwerke erschaffen haben und andere eher, mit Sauklaue da schnell irgendwas hingerotzt haben. Ja. Aber ich, war schon spannend. Eine Situation, die ist mir immer noch im Gedächtnis geblieben, um da auch nochmal aufs Pantoffeltierchen zurückzukommen. Glaube ich, vielleicht habe ich deswegen für diesen Organismus etwas Sympathie entwickelt. Das war in den relativ ersten Kurseinheiten, wo wir das Pantoffeltierchen nur eben Einzeller hatten, in einem Heuaufguss. Und dann sollten wir eben auch ein Pantoffeltierchen zeichnen. Und mein Banknachbar war da irgendwie nicht so begeistert von und hat dann irgendwann frustriert den Stift fallen lassen, nachdem dieses Pantoffeltierchen da auch unter dem Mikroskop immer hin und her geflitzt ist und hat gemeint, ich mal doch keinen Latsch mit Haaren. Also auch so schön mit Potsdamer Dialekt. Und dann kam dann auch die Dozentin und meinte so, ja, zeigen Sie doch mal bitte ein bisschen mehr Respekt gegenüber diesen unglaublichen Einzellern. Die sind weitaus mehr als nur ein Latsch mit Haaren. Und da habe ich ihr dann auch völlig zustimmen können. Und ja, also ich glaube, dieser Student, den habe ich dann auch irgendwann nicht mehr gesehen. Und er konnte sich dann nicht mehr so für begeistern. Aber Latsch mit Haare fand ich irgendwie doch ganz witzig hier. Für Nicht-Potsdamer, Latsch ist einfach ein Hausschuh, würde ich jetzt vermuten oder sowas. Ein Pantoffel, also. Ein Pantoffel. Genau, also ein Latsch. Ja, Pantoffeltierchen. Genau. Ja, genau. Macht Sinn. Stimmt, ja, Latsch ist vielleicht nicht so ein gängiges Wort. Ja. Ja. Ich habe damals im Studium dann auch den gleichen Kurs mal als hatte ich ja gesagt, als Betreuer gehabt. Mhm. Und das fand ich auch dann wiederum sehr hilfreich. Also da habe ich eigentlich dann mein Wissen nochmal vertiefen können, indem ich das dann auch weitergebe und nochmal erkläre. Ja. Wie ist es bei dir? Hast du im Studium irgendwie Nebenjobs gehabt, die dir mehr oder weniger weitergeholfen haben? Ja, also ich war auch Tutor für dieses besagte tolle zoologische Praktikum. Da hatte ich wirklich Glück, dass ich da relativ früh auch schon reingekommen bin. Ich glaube, weil mich das einfach so interessiert hat, habe ich mehr gemacht, als man musste. Habe dann relativ schnell einfach auch da gesehen, dass ich auch anderen bei helfen kann. Das fing dann erstmal so innerhalb des Kurses an, ne? So, ja, dreh doch einfach mal das Objektglas um, dann siehst du mehr, nach dem Motto. Und dann wurde einem relativ schnell dann auch klar, was so die gängigen Fehler sind beim Mikroskopieren oder woran es dann eben hängt. Und dann habe ich glaube, fast 3 oder 4 Jahre lang, also das gesamte Biostudium mehr oder weniger, auch als Hiwi gearbeitet im zoologischen Praktikum. Mhm. Das war cool. Absolut spannend für mich und habe auch mit dem Dozenten damals das hat einfach gut gepasst. Also er hat mir sogar auch einmal eine Lehreinheit sozusagen übertragen, die ich dann selbst gestalten durfte. Das war irgendwie auch ganz, ganz toll. Und das Problem war immer nur, es war Freitagmorgens, also sehr früh, und Donnerstag war immer Studiparty im Studentenkeller. Und das war schon manchmal etwas hart, auch wenn ich da noch so viel Lust drauf hatte, mich da in dieses Praktikum einzubringen, dann freitags nach einer längeren Nacht aufzustehen. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Aber hat doch immer geklappt, vermutlich. Hat immer geklappt, ja. Und gab es noch weitere besondere Momente im Studium selbst? Ja, viele. Also ich hab ja ein Buch geschrieben letztes Jahr und habe da auch einige dieser Erinnerungen verarbeiten dürfen oder so nochmal ein bisschen rausgeholt. Und das waren eben vor allen Dingen Momente, wo ich im Feld draußen war, auch mit anderen Studenten, mit anderen Biologen. Man hortet sich ja dann doch so zusammen. Das schweißt ja auch zusammen, so ein Biologiestudium. Mhm. Und wenn man dann Gleichgesinnte hat, die sich da genauso gut für begeistern können, wenn dann, weiß ich, da irgendwie was an einem vorbeiflattert oder irgendwie, wie die Biologen eben so sind, kaum einen Meter und dann schon, oh, guck mal hier, guck mal da. Und das hat mir immer am meisten Spaß gemacht, dann auch mal wirklich längere Exkursionen zu machen und eine Zeit lang dann wirklich draußen zu sein, Experimente zu machen und dann auch im Team zusammenzuarbeiten mit anderen Biologen. Und im Speziellen, fällt mir jetzt eins ein, das war allerdings nicht in Potsdam, sondern in Australien. Ich habe ein Semester an der Universität in Tasmanien studiert. Oh, sehr schön. Ja, das war wirklich traumhaft. Und also das war ja nochmal eine andere Marke sozusagen, als Biologin auch unterwegs zu sein. Was das Studium dort ausgemacht hat, war eben besonders viel praktische Arbeit. Also wir hatten ganz, ganz viele Kurse im Feld, wo wir auch länger unterwegs waren, mal so eine ganze Woche oder ein Wochenende zelten und dann wirklich von morgens bis abends Tiere beobachten, Pflanzen bestimmen. Und die Natur da draußen war einfach unglaublich. Und da auch mit anderen internationalen Studentinnen, Studenten unterwegs zu sein oder eben auch mit den Studenten vor Ort, das hat mich sehr, sehr positiv geprägt und ja, noch mehr Begeisterung auch für die Biologie entfacht. Ja, das glaube ich sofort. Ja. Bist du da dann auch diversen, sage ich mal, potenziell unangenehmen Tieren begegnet oder wie war das? Ja, also Australien generell ist ja schon nicht ganz so ohne. Ich glaube, Tasmanien, das war auch, glaube ich, eines der Gründe, warum ich nach Tasmanien wollte, weil es da nicht ganz so arg ist mit giftigen Tieren. Aber trotzdem noch. Potenziell, also mir ist der tasmanische Teufel begegnet, aber schon auch in, ich sag mal, im gesitteten Rahmen in einem Wildtierpark. Also der hätte mich jetzt nicht anfallen können sozusagen, ohne dass ich nicht sofort ärztliche Hilfe bekommen hätte. Die sind ja schon auch interessant, können auch aggressiv werden, aber ich glaube, den Menschen gefährlich nicht unbedingt. Also die beißen einen vielleicht. Mich hat ein Pinguin mal gebissen, auch in Tasmanien. Aber auch das war nicht lebensbedrohlich, nur etwas unangenehm. Ansonsten eine Situation, die eher ein bisschen gefährlich war, aber das war jetzt nicht in Tasmanien, sondern in Mexiko. Da ist mir mal eine Vogelspinne übers Bein gelaufen und die hat sich da auch wirklich Zeit beigelassen. Und da musste ich dann einfach warten, bis sie dann vorbeigelaufen ist. Ja. Ja. Da bleibt einem dann auch nichts anderes übrig. Und eine andere Situation war auch in Mexiko im Feld. Wir haben in so einer Schwefelhöhle gearbeitet. Und eine andere Studentin und ich, wir haben uns dann ein Zimmer in der Feldstation geteilt. Und sie kam dann direkt aus dieser Höhle zurück, legte ihren Rucksack ab, um duschen zu gehen. Und ich habe dann irgendwas Schwarzes aus ihrem Rucksack huschen sehen in unsere Zimmer. Und dachte dann auch, oh, okay. Wir denken mal jetzt nicht, dass das eine gefährliche, giftige Spinne ist, sondern einfach nur etwas, was uns nichts tun kann. Aber wir haben dieses Tier dann auch nie wieder gesehen. Das hat sich dann einfach mit uns arrangiert und wir mit diesem Tier. Schön. Ja, schön. Ja, das ist so eine Sache, die im Biostudium natürlich schön ist, dass es viele Gelegenheiten gibt, irgendwo Exkursionen ins Ausland zu machen und da einfach spannende Dinge zu erleben. Ja, absolut. In welchem Bereich der Biologie hast du dich dann spezialisiert im Hauptstudium? Genau, also an der Uni Potsdam konnte man dann Ökologie, Evolution, glaube ich, nannte sich das, dann in diese Richtung gehen. Also ich habe, ja, mein Hauptfach war damals Verhaltensbiologie, habe dann noch in den Prüfungsfächern Ökophysiologie gehabt. Da ging es dann auch eher so um Stressanpassungen bei Pflanzen, aber auch bei Tieren, Tierökologie, was hatte ich dann noch? Schon so lange her. Ich habe mich aber auch eher, also auch ein bisschen für physiologische Sachen interessiert, also Immunbiologie hatte ich, Immunologie gemacht und Evolutionsbiologie. Also mich hat eigentlich sehr, sehr die Frage interessiert, wie das Leben sich an wechselnde Umweltbedingungen anpasst und wie auch Stress oder was Stress überhaupt ist und wie Stress das Leben sozusagen vorwärts treibt als einen Motor, um zu überleben, um Anpassungen irgendwie, ja, um sich anzupassen, sowohl im Verhalten als auch in der Physiologie oder auch auf der genetischen Ebene. Ja. Und in der Diplomarbeit habe ich dann rein verhaltensbiologisch gearbeitet. Da habe ich Fische beobachtet beim Paarungsverhalten. Das Paarungsverhalten der Fische. Richtig. Ja. Das war dann eben auch der Grund, warum ich dann in Mexiko gelandet bin, weil diese Fische, tropische Fische waren so Black Molly-Art, also was man vielleicht als Aquarianer kennt, so diese Guppies, die Black Mollies, das ist so diese Fischfamilie der Poecilidae, also die lebendgebärenden Fische, und die haben wir dann in Mexiko uns live angeschaut und wir hatten dann in Potsdam, mein damaliger Diplompapa, der hatte dann eben Fische dort im Aquarium und die konnte man relativ gut für Verhaltenstests nutzen. Mhm. Ja. Und die waren auch in Mexiko relativ problemlos dann zu finden? Ja, die gibt es da in großen, rauen Mengen sozusagen. Und das Interessante bei dieser Art, das ist Poecilia mexicana, die gibt es sowohl in Gewässern, die sozusagen also auf der Oberfläche sind, also Tageslicht haben, Und dann aber eben auch in einer Höhle, also eine Höhlenvariante davon. Und man kann sich das so vorstellen, dass es da eben diese Höhle gab, wo so ein Fluss rein und raus floss oder so ein Gewässer. Und dieses Gewässer sozusagen dann angrenzend direkt an der Höhle liegt, sodass dann eben da Tageslichtbedingungen herrschen, aber da in der Höhle dann eben nicht mehr. Und diese Art hat sich dann über beide Lebensräume verbreitet und dann entsprechend Anpassungen gezeigt. Ja, das ist natürlich auch ein spannendes System, sich anzuschauen. Ja, auf jeden Fall. Also gab es dann sogar schon Anpassungen, dass die rückentwickelte Augen hatten oder sowas? Oder? Genau, also diese Höhlenvariante, die hatten oder die haben tatsächlich reduzierte Augen. Und die sehen auch so ein bisschen geisterhaft aus. Die sind nicht mehr so schön pigmentiert wie die Fische, die Picea mexicana, die in der, also in Oberflächenwasser schwimmen. Mhm. Da kann man sehen, dass die Männchen so besonders schöne orangefarbene Flossen auch haben und orangefarbene Färbung. Und die in der Höhle eben nicht mehr. Die sind richtig kalkweiß. Ja. Und da gibt es auch noch viele verschiedene andere Anpassungen, die mein Doktorvater und sein Team damals auch sehr intensiv sich angeschaut haben. Mich hat aber eher interessiert, eben bei diesen Oberflächenfischen, wie machen die das mit einer Partnerwahl? Weil in so einem Fischschwarm ist es ja so, dass jeder quasi jeden beobachten kann. Da bleibt nichts sozusagen nichts geheim. Und bei dieser Art ist es, dass die Männchen, vor allen Dingen eben die Weibchen, sich auswählen und das auch relativ forciert. Also diese Männchen schwimmen halt sehr schnell und forciert den Weibchen hinterher. Und es gibt Weibchen, die unterschiedlich groß sind. Es gibt große Weibchen und kleine Weibchen. Und kann man sich vorstellen, so ein junges Fischmännchen, der noch nicht so genau weiß, Mensch, was für ein Weibchen ist dann gut für mich? Was sollte ich denn da, wem sollte ich dann hinterher schwimmen? Gucken wir doch einfach mal, was die anderen Männchen so machen. Vor allen Dingen die schon älter sind, die sollten es ja wohl wissen. Und diese Frage habe ich mir sozusagen dann im Labor angeguckt und habe so einen Fisch wählen lassen, also ein Männchen in einem Testaquarium, der durfte in der Mitte in so einem Zylinder sitzen. Und dieses Aquarium hatte dann an beiden Seiten nochmal solche Fächer, also wurden abgetrennt und da war dann jeweils ein großes und ein kleines Weibchen. Und dann habe ich das Ganze sich erstmal so ein bisschen eingewöhnen lassen und habe dann den Zylinder weggenommen, sodass das Fischmännchen, also dieser Fokusmännchenfisch, wählen konnte zwischen dem großen und dem kleinen Weibchen. Also ich habe dann einfach die Zeit gemessen, die er dann beim großen oder beim kleinen Weibchen verbracht hat. Und diesen Versuchsaufbau hat man dann nochmal gemacht, aber diesmal hat ein anderes Männchen dazugeschaut. Also wir hatten noch einen zweiten Zylinder, der dann quasi ins Aquarium gesetzt wurde und der durfte dann diesem Fokusmännchen zuschauen. Und tatsächlich war das so, dass wenn dieses Männchen beobachtet wurde, er sich für ein anderes Weibchen interessiert hat als beim ersten Versuch. Und wir wussten schon, dass die Männchen eher größere Weibchen bevorzugen, was Sinn macht, weil diese Art lebendgebärend ist. Also das heißt, genau, die Weibchen bringen die Nachkommen lebend zur Welt. Das heißt aber auch, dass die Männchen sozusagen in das Weibchen eindringen müssen. Und je größer das Weibchen, desto mehr Nachkommen auch. Deshalb ist so ein großes Weibchen aus evolutionsbiologischer Sicht die bessere Wahl. Und das haben die auch gemacht, wenn sie nicht beobachtet wurden, haben die sich mehr für dieses große Weibchen interessiert. Als dann aber der Fokus, also dieser Zuschauerfisch dabei war, dann haben die mehr Zeit beim kleinen Weibchen verbracht. Und ja, das habe ich mir bei verschiedenen Arten angeschaut und tatsächlich zeigen können, dass das nicht einfach nur so ein Zufallseffekt war, sondern da auch statistisch eine Signifikanz dahinter war. Finde ich spannend. Gibt es da dann auch einen Erklärungsansatz dafür? Weil ich intuitiv eher erwartet hätte, dass sich der Fisch, wenn er beobachtet wird, fürs Größere entscheidet. Ja, nach dem Motto sowas wie Mate Guarding zum Beispiel? Oder was meinst du? Ja, also nach dem Motto höher, schneller, weiter. So von wegen, ich schnapp mir jetzt das große Weibchen, wenn ich beobachtet werde. Ja, also das macht er ja quasi, wenn er nicht beobachtet wird. Und dann haben wir uns gefragt, warum macht das nicht mehr, wenn er beobachtet wird? Man hätte ja meinen können, vielleicht macht er das, um dieses große Weibchen zu beschützen, sogenanntes Mate Guarding. Das hat er aber nicht gemacht. Und die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass es ein sogenanntes Verschleierungsmanöver ist, um Spermienkonkurrenz abzuwenden. Das heißt, wenn, und da weiß man ja nicht, inwieweit diese Fische das wissen, aber wenn dieser Fisch irgendwann mal gecheckt hat, Moment mal, wenn ich dieses große Weibchen nehme und der andere guckt zu und der macht das auch, dann weiß ich ja gar nicht mehr, ob ich der Vater bin von diesem Weibchen, weil diese Spermien in dem Weibchen natürlich auch miteinander konkurrieren. Und der logische Schluss daraus ist, dass dieses Weibchen möglichst mit wenig anderen Männchen in Kontakt kommen sollte. Und deshalb diese Vorliebe sozusagen verschleiert wird. Also wenn man ganz weit gehen möchte, könnte man tatsächlich sagen, dass dieser Fisch mit Absicht gelogen hat, um sich einen Vorteil zu verschaffen und um diese Aufmerksamkeit von seinem Objekt der Begierde abzuwenden. Ja. Also freiwillig die Nummer 2 gewählt im Prinzip. Zumindest in der Öffentlichkeit, genau. Ja. Ja. Ach, spannend. Ja, ich fand das auch sehr interessant, weil ich damals, ja, ich wollte damals gerne was mit Katzen machen und dann bin ich eben bei diesen Fischen hängen geblieben und war ein bisschen enttäuscht und dachte, Mensch, ach ne, das klingt irgendwie nicht so spannend. Aber als ich dann angefangen habe mit dem Thema und auch mit den Versuchen und gesehen habe, wie diese Fische sich verhalten, war ich dann auch wirklich absolut begeistert, dass eben, ich sag mal so, auch Fische solche komplexen Verhaltensweisen an den Tag legen. Mhm. Ja. Dann ist natürlich jetzt nur auch die Frage, wie viel verstehen die Fische selbst von der Genetik? Also wenn es dann tief in denen drin steckt und am Ende alle das kleinere Weibchen wollen, sobald sie beobachtet werden, haben sie ja wieder nichts gewonnen. Genau, das sind dann solche alternativen Paarungsstrategien, die können sich natürlich nur dann halten, wenn es nicht jeder macht. Also irgendwann, denke ich, werden die kleinen, also die Männchen dann auch checken, also die lassen sich vielleicht einmal in die Irre führen, aber dann nicht mehr. Und die lernen ja dann auch. Also ich glaube, das sind vor allem die jungen Männchen, vielleicht beim ersten, zweiten Versuchen, sich ein Weibchen anzunähern, dass sie dann mal gucken und dann, ja, verpeilen sie es irgendwie und irgendwann lernen sie es aber auch. Also genau. Mhm. Das ist aber wirklich schwer dann auch zu sagen, wie sich das in der Natur tatsächlich abspielt. Das ist so komplex dann auch. Ja. Wenn wir das im Labor zwar angucken, aber wie das in so einem Fischschwarm draußen ist. Bei Guppies muss ich auch immer daran denken, wie anpassungsfähig die sind. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast. Hier in der Nähe von Köln gibt es auch tatsächlich eine stabile, wildlebende Guppi-Population. Ja. Ja, tatsächlich ein guter Freund von mir, der David Bierbach, der forscht auch an dieser Guppi-Population. Ja. Also ich habe so ein bisschen was von ihm gehört. Wir hatten auch mal ein schönes Interview darüber gemacht, dass das so eine verrückte Situation ist, dass es da ein Kernkraftwerk gibt oder ein Kraftwerk, nicht ein Kernkraftwerk. Genau, Braunkohle, glaube ich. Genau. Ja. Und dass eben dieses warme Wasser von diesem Kraftwerk abläuft und sich da irgendjemand mal gedacht hat, Mensch, da setze ich doch mal mein Aquariumsüberbleibsel rein in Form eines Guppies und die haben sich dann dort munter vermehrt. Ja. Ja. Ja, und da habe ich jetzt auch kürzlich noch gelesen, die Kraftwerke sollen ja auch dann endlich in den 30er Jahren auch mal abgestellt werden. Dass dann auch, ja, es ein bisschen spannend ist, was aus dieser Population eigentlich wird, weil es dann tendenziell wieder zu kalt für die werden dürfte. Ja, im Prinzip schon. Also ich glaube, da gibt es auch nicht nur Guppies, da gibt es auch noch andere tropische Arten. Also, ja, genau. Ein spannendes Forschungsfeld da. Ja. Ja, genau. Und das war deine Abschlussarbeit, hattest du gesagt. Ne? Genau, das war meine Diplomarbeit, ja. Und standst du dann auch vor der Frage Promotion oder keine Promotion? Ja, schon, genau. Also ich habe damals so ein bisschen vorausgeplant und hatte dann ein Leonardo-Stipendium eingeworben für einen dreimonatigen Forschungsaufenthalt in Frankreich, sodass ich nach der Abgabe meiner Diplomarbeit und dann, als ich fertig war, direkt dann auch gleich weiter bin nach Frankreich und hatte dann dort an einem Projekt mitgearbeitet mit madagassischen Mausmakis. Das war allerdings, ja, da habe ich mir so ein bisschen mein verhaltensbiologisches Herz brechen lassen, weil das, ja, also wie es so ist, wenn man was von weiter weg plant, dann weiß man immer nicht so, wie es vor Ort dann wirklich aussieht. Das klang alles gut auf dem Papier. Aber als ich dann da war, habe ich gemerkt, Mensch, das ist, ja, waren eben Tiere in Gefangenschaft, also diese kleinen Primaten, die halt unglaublich intelligent sind. Und zu sehen, dass man sie dann wirklich da in so Käfige hält, wo man schon versucht, so ein bisschen deren natürlichen Lebensraum nachzuahmen, aber im Prinzip sind es Labortiere. Und da waren Fragestellungen darunter, wie zum Beispiel das Altern funktioniert oder wie zum Beispiel, was passiert mit den Tieren, wenn man ihnen verschiedene Diäten gibt. Also das war so meine Aufgabe, herauszufinden, wie sich die Tiere unterschiedlich verhalten, wenn sie einmal so viel essen dürfen, wie sie wollen und einmal auf einer restriktiven Diät sind sozusagen. Und eine Gruppe hatte sogar eine restriktive Diät plus einem Stoff namens Resveratrol. Und das ist der Stoff, der im Rotwein drin ist, dem man diese besonders lebensverlängernden Eigenschaften nachsagt. Genau, ich glaube, man müsste nur am Tag 20 Liter Rotwein trinken, um eine physiologisch wirksame Menge Resveratrol aufzunehmen. Richtig, ja. Das haben wir mit diesen Affen nicht gemacht. Die haben das in konzentrierter Form in ihr Futter bekommen. Und mit denen habe ich dann Verhaltenstests durchgeführt. Also die mussten dann zum Beispiel Gedächtnisübungen machen oder eine Sache war eigentlich ganz witzig. Die sind auf so einen kleinen Rollator, also auf so ein wie so eine Art Laufband für Affen gekommen und der wurde immer schneller und die mussten dann laufen, bis sie dann eben nicht mehr konnten, um zu sehen, wie fit sie dann waren. Ah, ja. Und klar, auf der einen Seite war das spannend für mich, mit diesen Tieren zu arbeiten, aber mich hat es wirklich jedes Mal zerrissen zu sehen, wie sie da in diesen Käfigen sind. Und da hat sich auch für mich die Frage gestellt, diese Ergebnisse, die man damit bekommt, was soll einem das sagen? Diese Tiere leben unter nicht natürlichen Bedingungen und man kriegt vielleicht eine leichte Idee, aber ist es das wirklich wert, diese Ergebnisse, die man bekommt, im Gegenzug zu das, was man mit diesen Tieren macht? Und dann bin ich habe es dann auch durchgezogen, schweren Herzens. Also ich habe versucht, da so einen Mittelweg für mich zu finden, dass ich mit den Tieren nichts mache, was ich nicht vertreten konnte. Und bin dann zurück nach Deutschland. Und zu der Zeit hatte ich einen Freund in der Nähe von Frankfurt, in Darmstadt. Und mein damaliger Diplomvater ist nach Frankfurt am Main gegangen, an die Uni. Das war auch schon so am Ende meiner Diplomarbeit. Das heißt, ich hatte schon zu der Zeit dann auch Kontakt mit einer Arbeitsgruppe in Frankfurt, wo er hingegangen ist. Fand die dort auch sehr nett und dann bin ich sozusagen wieder bei meinem Diplomvater auf dem Fußabtreter gelandet und habe an die Tür geklopft und habe gesagt, Mensch du, ich habe halt gar nichts. Genau, hier bin ich wieder, ich habe irgendwie nichts zu tun. Wollen wir nicht irgendwie nochmal was zusammen machen? Also nochmal irgendwie eine Forschungsarbeit, wie sieht's dann aus mit einer Doktorarbeit? Und dann ging ich ihm wieder ein bisschen auf den Keks mit meinem Katzenfimmel. Weil es an der Uni Frankfurt damals eine Arbeitsgruppe gab, die mit Wildkatzen gearbeitet hat, beziehungsweise auch mit diesen Feral Cats, also diesen Streunerkatzen, glaube ich, ist das Feral Cats, ist nicht mehr genau. Und das wäre auch eine Arbeit in Australien gewesen. Und damit hat er mich erst so ein bisschen gelockt. und dann bin ich auch in Frankfurt geblieben, habe so ein bisschen überlegt, was man da machen kann mit diesem Thema. Das ist dann aber so ein bisschen im Sand verlaufen und ich weiß noch, ich bin dann an dem Abend mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und in Frankfurt war einfach alles voller Wildkaninchen. Und mir ist dann so ein Wildkaninchen auf den Fahrradweg gehoppelt und ich konnte gerade noch so ausweichen, halb in die Böschung rein. Und am nächsten Morgen habe ich dann das auch so in der Arbeitsgruppe erzählt und wir hatten damals die Biologie in der Nähe des Botanischen Gartens in der Innenstadt Frankfurts, wo eben auch Kaninchen sozusagen direkt vor unserem Fenster waren. Und da meinte mein Doktorvater, Mensch, wollen wir nicht einfach mal was über Wildkaninchen machen? Und das war auch gar nicht so aus dem Blauen heraus, sondern er hatte an einer Forschungsarbeit mitgearbeitet über Gazellen. Und Gazellen kommunizieren mit Latrinen. Und das machen Wildkaninchen auch. Und er meinte so, Mensch, ich wollte immer schon die Latrinenkommunikation bei Kaninchen mir genauer angucken. Wollen wir das nicht machen? Und dann war ich noch nicht so ganz begeistert, weil ich irgendwie Kaninchen auch nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich hatte einfach immer noch meine Katze im Kopf. Hab aber dann mich einfach so ein bisschen reingelesen und bin dann auch in den Park gegangen, hab mir das mal angeguckt mit diesen Latrinen und was die da auch machen, die Kaninchen. Und dann war das irgendwie wie so ein Sog. Also mich hat das dann echt gepackt und dachte, Mensch, da kann man wirklich spannende Sachen hier erforschen. Auf der einen Seite zu gucken, wie kommunizieren die mit den Latrinen, aber auch die Frage, woher kommen die dann eigentlich, diese vielen Kaninchen in der Stadt? Und bin dann auch mit Jägern ins Gespräch gekommen. Und die haben mich dann auch gefragt oder mir erzählt, dass sie in ihren Jagdrevieren im ländlichen Umland von Frankfurt in den letzten Jahren immer weniger Kaninchen haben. Aber in der Stadt werden es immer mehr. Und dann wurde ich echt so hellhörig nach dem Mensch, ist das wirklich so? Und warum ist das? Und dann gab es eigentlich kein Halten mehr. Ja, sehr cool. Ganz kurz, Latrinenkommunikation heißt, es sind einfach Orte, wo die ihr Geschäft verrichten und darüber kommunizieren die. Genau, also eine Latrine ist eine Ansammlung von Kot und Urin, die sich an bestimmten Stellen befinden. Und das machen relativ, ja nicht viele, aber schon einige Säugetiere, eben Wildkaninchen, aber zum Beispiel auch Gazellen oder Dachse. Und darüber tauschen sie Informationen aus über Duftstoffe, die sich eben vor allen Dingen im Kot befinden. Da ist dann so ein Schleim, der sich um diesen Kot herumlegt von der Drüse am After. Und die kommunizieren dann eben über diese Latrinen einmal innerhalb der Kaninchengruppe. Also Kaninchen leben in einem Bau zusammen in einer Kaninchengruppe. Aber diese Latrinen dienen eben auch zur Abgrenzung des Territoriums nach außen hin gegenüber anderen Kaninchengruppen. Also es ist eine sehr komplizierte Sache eigentlich und ich war sehr erstaunt, wie komplex man mit Kot kommunizieren kann. Ja, also Social Media für Kaninchen so ein bisschen. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, dass auch andere, auch Menschen teilweise ganz schön Scheiß in so sozialen Netzwerken hinterlassen. Ich hatte, ist doch mal ein bisschen was anderes. Ja, aber ich hatte einen schönen Vergleich, da war ich bei einem Radiointerview gewesen und da hatte dann im Nachgang mir die Redakteurin gesagt, dass sie mit den Latrinen eigentlich ganz süß finde, diesen Vergleich, und sie meinte, dass diese vielen Latrinen sozusagen auch wie bei Social Media diese ganzen Twitter-Meldungen sind, das sind Latrinen, an denen niemand schnüffelt, hat sie gemeint. Ich fand das eigentlich auch sehr süß, diesen Vergleich. Ja, das stimmt. Ja. Und wie lief dann deine Forschung eben ab? Also du hast Proben im Park geholt und dann im Labor analysiert? Auch, ja. Also es fing damit an, dass wir erstmal geguckt haben, wo gibt es denn überhaupt Kaninchen? In der Stadt und im ländlichen Umland. Und ich wollte nicht einfach nur Stadt-Land vergleichen, sondern wirklich so einem Gradienten folgen. Und damals, als ich angefangen habe, das war 2011, da war die Stadtökologie so langsam schon im Gange, aber es war noch nicht wirklich, wo man wirklich viele Publikationen darüber finden konnte. Das heißt, es war auch so ein bisschen für mich die Frage, wie gehe ich an solche Fragestellung heran. Also wie kann ich zum Beispiel Änderungen im Verhalten mit der Verstädterung in Verbindung bringen? Und dann habe ich mir überlegt, ich würde gerne einen Urbanitätsindex mit einbringen. Das heißt, ich habe dann gesehen, wo sind meine ganzen Studiengebiete, wo Kaninchen drin sind, die ich einfach nutzen kann als Studiengebiet, und habe mir dann überlegt, welche Faktoren beeinflussen dann eigentlich den Grad der Verstädterung, also was steht für Stadt? Und habe in diesen Studiengebieten dann über Transektzählungen zum Beispiel gemessen, wie viele Menschen kommen denn da pro Minute, pro Hektar vorbei? Wie groß ist sozusagen die Störung, die so ein Kaninchen da aushalten muss? Oder wir haben geguckt, wie viel Prozent des Bodens ist dann tatsächlich auch versiegelt? Also was ist Beton, was die auch zum Beispiel gar nicht nutzen könnten als um einen Bau anzulegen. Oder eben auch, wie groß ist die Einwohnerdichte im Umkreis von, ich glaube, das waren 50 Meter dieser Studiengebiete. Und wie viele anthropogene Objekte, also vom Mensch gemachten Objekte, gibt es in diesem Bereich. Und dann hatten wir daraus eine Komponentenanalyse gemacht. Also im Prinzip diese vier Variablen zu einer verschmolzen. Und das hat mir dann einen Wert für jedes Studiengebiet gegeben, den sogenannten Urbanitätsindex, den ich dann so benannt habe. Und diesen Wert, den habe ich sozusagen in alle Analysen, die ich gemacht habe mit den Kaninchen, mit eingebracht, um wirklich zu sagen, spielt denn der Grad der Urbanisierung eine Rolle bei dem, was ich mir hier anschaue? Also kommunizieren die Kaninchen in der Stadt anders als auf dem Land, nicht nur Stadt-Land, sondern gibt es da tatsächlich auch einen Gradienten, zum Beispiel mit abnehmendem Grad der Urbanisierung? Genau, und das war eigentlich eine ganz coole Sache, weil dann konnte ich mir ganz viele verschiedene Aspekte anschauen. Und Kaninchen sind auch als Studienobjekt super, super gut, weil man die wirklich sehr gut beobachten kann, die Kaninchen. Also wir haben erstmal geguckt, wie viele gibt es dann wirklich in den Studiengebieten. Stimmt es, was die Jäger gesagt haben, dass sie im ländlichen Bereich immer weniger werden und im Städtischen immer mehr. Und ja, Kaninchen kann man gut zählen, indem man zum Beispiel einfach zur Dämmerung, Tag und also Morgen- und Abenddämmerung rausgeht und mit Scheinwerfern an Transekten lang geht und dann leuchtet. Und die haben eine reflektierende Retina. Das heißt, wir konnten dann anhand der Augen sozusagen einfach zählen. Das macht man bei Hasen auch. Und das hat gut funktioniert und das hat man natürlich mehrfach gemacht. Wir haben dann auch geguckt, wo sind deren Bauten, wie viele Bauten haben die in ihrem Gebiet, wie viele Eingänge haben diese Bauten. Das sagt auch was darüber aus, wie viele Tiere in einem Bau leben. Also wir haben uns ganz viele verschiedene Sachen angeschaut und konnten da auch mit den Jägern zusammenarbeiten. Genau. Ja, sehr cool. Ja. Und wo liegen jetzt so die Unterschiede zwischen Stadt- und Landkaninchen und stimmt der Eindruck der Jäger? Ja, also der Eindruck hat gestimmt. Wir haben relativ eindeutig gesehen, dass mit steigender Verstädterung auch die Kaninchendichten zunahmen. Und das hat man auch wirklich schon mit bloßem Auge gesehen. Da brauchte man ja schon fast keine Statistik mehr dafür. Aber die hat man natürlich gemacht. Und dann haben wir zusätzlich auch herausgefunden, dass die Kaninchenbauten in der Stadt im Mittel kleiner waren als auf dem Land. Das heißt, die hatten weniger Bautenöffnungen. Und um sich das mal so vorzustellen, also auf dem Land gibt es tatsächlich so Bauten, die so zwischen 30 und 40 Kaninchenöffnungen haben. Und dort leben dann auch mehr Kaninchen in einem Bau als in der Stadt. Mhm. In der Stadt waren es dann manchmal so 5 bis 6, also die genauen Werte müsste ich jetzt nochmal nachgucken im Mittel, aber so in der Richtung. Und je kleiner der Bau, desto weniger Kaninchen passen da natürlich rein. Deshalb waren die Kaninchengruppen im Mittel in der Stadt auch kleiner. Das war ganz interessant und das konnten wir uns genauer auch anschauen, indem wir mit Jägern mitgegangen sind. Denn die Kaninchen in der Stadt Frankfurt, die haben so Überhand genommen, dass die Stadt beschlossen hat, denen so ein bisschen, ich sag mal böse, den Garaus zu machen und sie mit einem Stadtjäger zu verfolgen. Also da wurde von Oktober bis März wurden die Kaninchen bejagt und das hat man mit der Methode des Frettierens gemacht. Ich kann das ja vielleicht mal kurz erklären. Ich sag immer, es hat nichts mit Frittieren zu tun, das kommt dann immer sozusagen danach. Und zwar beim Frettieren nutzt man Frettchen für die Kaninchenjagd und das kann man sich so vorstellen, dass zunächst alle Öffnungen des Baus mit Reusen verschlossen werden, also so Käfigen, so solche kleinen Fallen sozusagen. Und dann wird ein Frettchen in den Bau gelassen und die Frettchen jagen dann natürlich logischerweise die Kaninchen aus dem Bau und die laufen dann eben direkt in diese Reusen hinein. Und dann kann man die relativ gut handeln. Also was der Jäger dann einfach auch in dem Sinne macht, er nimmt sie dann eben mit sozusagen nach Hause und dann werden sie dort getötet und Wildkaninchen wurden dann einfach auch als Wildbrett sozusagen verkauft. Also die hatten dann am Ende zumindest auch noch einen Nutzen sozusagen. Und wir haben dann diesen Prozess begleitet und konnten da natürlich genau sehen, wie viele Kaninchen in so einem Bau leben und auch die Geschlechtsverteilung. Also ob jetzt wie viel Männchen, wie viel Weibchen. Und das hat natürlich unsere Datenlage extrem verbessert und dann eben auch uns sicher gemacht, dass das, was wir da beobachtet haben, also auch stimmt. Das war eine ganz spannende Geschichte. Was wir uns dann noch angeschaut haben, war eben die Latrinenverteilung. Jetzt kommen wir nochmal auf diese verrückte Kommunikation zurück. Und was wir da gemacht haben, da sind wir wirklich ganz strategisch alle Studiengebiete abgelaufen und haben jede einzelne Latrine geortet sozusagen. Und das kann man sich wirklich so vorstellen, dass wir abgelaufen sind und überall, wo eine Latrine war, haben wir einfach so ein kleines buntes Hütchen draufgepackt. So ein IKEA-Plastikhütchen, glaube ich, war das. Was immer sehr lustig aussah, wenn man in der Innenstadt das gemacht hat. Ja. Und jede Latrine wurde dann aufgenommen. Also wie groß war sie, wie viele Kotpellets waren da so drin, das haben wir so per Auge gemessen und abgeschätzt. Wie weit war sie entfernt zum nächsten anthropogenen Gegenstand, zum nächsten Baum und alles solche Sachen. Und auch wie weit zum nächsten Bau. Und das haben wir alles analysiert und herausgefunden, dass je städtischer das Studiengebiet wurde, desto weiter weg waren die Latrinen vom Bau. Das heißt, die Kaninchen haben nicht mehr so nah am Bau markiert, sondern die Latrinen sind mehr nach außen gerutscht, relativ gesehen. Und wenn man jetzt weiß, dass die äußeren Latrinen mehr für die Territoriumsmarkierung verantwortlich sind, folgt man eben daraus, dass es sagt, okay, die Kaninchen in der Stadt, Die legen ihre Latrinen häufiger am Rand an, weil sie wahrscheinlich häufiger oder mehr ihr Territorium markieren müssen als ihre Artgenossen auf dem Land. Und das war ganz schön, weil das eben auch gut zu den Daten gepasst hat, die wir von dieser Gruppengröße hatten. Also wir wussten, dass in der Stadt die Kaninchengruppe kleiner war, aber die Kaninchendichte in einem Gebiet war höher. Also wir hatten mehrere von diesen Gruppen. Und auf dem Land war es eben genau andersrum. Das heißt, in der Stadt war das für so ein Kaninchen viel wichtiger, sein Bereich um den Bau zu markieren, weil der Real Estate sozusagen schwer umkämpft war in Frankfurt. Das wissen nicht nur die Kaninchen. Und deshalb haben die mehr Latrinen an ihren Territoriumsgrenzen angelegt, um sich nach außen hin zu markieren. Und die Gruppengröße in den einzelnen Bauten war relativ klein. Das heißt, die Kommunikation innerhalb der Gruppe mit vielen Latrinen war gar nicht so wichtig. Also wenn die WG nicht so groß ist, dann muss man auch nicht so viele Klebezettel sozusagen an die Küchentür bappen, um sich zu unterhalten, sondern da reicht auch mal ein oder zwei Latrinen sozusagen. Ah, ja. Genau, das war ganz spannend. Und was wir uns auch noch angeschaut haben, waren die direkten Anpassungsverhalten an Gefahren, also an Prädation. Kaninchen sind ja ganz typische Beutetiere für verschiedenste Räuber, also vor allem voran Fuchs. Und wir wollten eben wissen, ob die Kaninchen in der Stadt eigentlich weniger Prädation ausgesetzt sind als ihren Artgenossen auf dem Land. Man weiß, dass klar, es gibt auch jede Menge Füchse in der Stadt oder eben auch Marder oder teilweise auch Greifvögel. Aber auch die suchen sich in der Stadt andere Nahrungsquellen als auf dem Land. Also die passen sich natürlich auch an die örtlichen Gegebenheiten an. Und eine Möglichkeit, das herauszufinden, wie hoch so ein Feinddruck ist, ist natürlich, um zu gucken, wie verhält sich denn so ein Beutetier. Und das haben wir eben gemacht. Wir haben die Kaninchen an ihren Bauten beobachtet und haben gemessen, wann kommen die eigentlich raus aus ihrem Bau und was machen die, wenn die draußen sind. Und dann haben wir mal so getan, als ob, und haben einen Feindangriff simuliert, indem wir so spiralförmig auf ihren Kaninchenbau zugelaufen sind und dann auch noch einmal drüber. Und dadurch konnten wir die Kaninchen sozusagen in ihren Bau hinein forcieren. Und das hat super gut geklappt auf dem Land und auch in diesen suburbanen Parkbereichen, aber es hat überhaupt nicht in der Stadt funktioniert. Da sind die Kaninchen um uns herum gehoppelt und haben sich, ich würde mal sagen, halb schief gelacht, was wir da gemacht haben. Und die wollten einfach partout nicht in ihren Bau. Und auch das war ja schon ein Hinweis darauf, dass sie das auch überhaupt nicht nötig haben, ständig Flucht zu ergreifen. Und in der Stadt sind natürlich auch ständig Menschen. Auch da müssen sich diese Wildkaninchen dran anpassen, weil wenn sie jedes Mal zurückschrecken, wenn ein Passant vorbeikommt, dann würden sie überhaupt zu gar nichts mehr kommen. Und so haben wir eben zum Beispiel auch messen können, dass diese sogenannten Fluchtinitiationsdistanzen, also wie weit man an so ein Tier rankommt, bevor es die Flucht ergreift, in der Stadt nur wenige Meter waren, während auf dem Land es 30, 40 Meter waren, also viel, viel mehr. Ah. Ja, ich habe hier in Köln auch immer das Gefühl, dass ich eher aufpassen muss, kein Kaninchen mit dem Fahrrad zu überfahren, als dass das Kaninchen selber auf sich aufpassen würde. Ja, die wissen schon, dass das im Notfall der Mensch abdreht. Ja, genau. Und da haben wir uns ganz viele verschiedene Aspekte angeschaut. Und das war eigentlich so der Fokus meiner Promotion. Aber wie das dann so ist im Leben, es läuft immer nicht so, wie man sich das plant. Ich habe dann, während ich angefangen habe, fast 2 Jahre lang auch versucht, dafür eine Finanzierung einzuwerben. Habe, Stipendien beantragt und so weiter. Und das hat alles nicht so funktioniert. Ich war dann aber eben schon drin und dachte, ich will jetzt auch nicht aufhören und habe dann nebenher verschiedene Jobs gehabt, unter anderem auch an der Graduiertenschule in Frankfurt, habe dort gearbeitet. Und dadurch hat sich natürlich meine Doktorarbeit relativ lange herausgezögert. Und habe aber auch viel gelernt in dieser Graduiertenschule, wie ich zum Beispiel auch dabei helfe, anderen Doktoranden fertig zu werden. Was ein bisschen ironisch war, weil ich anderen geholfen habe, aber selber nicht fertig wurde. Aber dadurch hatte ich einfach die Freiheit, dann auch nochmal andere Blickwinkel auch von anderen Wissenschaftlern zu sehen, wie die mit ihrer Forschung umgehen, wie die auch als Biologen arbeiten. Das war sehr interessant und im Laufe der Zeit konnte ich dann auch noch andere Daten von den Kaninchen sammeln. Also wir haben zum Beispiel auch Telemetrie noch gemacht und wir haben genetische Analysen gemacht und dann zum Schluss auch noch solche also sozusagen geguckt, sind die Kaninchen in der Stadt gesünder als ihre Artgenossen auf dem Land. Und da haben wir dann die Tiere, die von dem Jäger gefangen und getötet wurden, dann analysiert, also geguckt, was haben die für Parasiten, waren die gesund, wie schwer waren die, und haben zum Beispiel auch Kalorimetrie durchgeführt, also den Mageninhalt verbrannt, um zu gucken, wie viel Kalorien in dem Mageninhalt drin war. Und da sitze ich jetzt gerade dran, um diese Daten nach, ich weiß nicht, 8 Jahren zu publizieren. Aber das war eigentlich jetzt im Nachhinein, sehe ich das ganz, ganz positiv, dass sich das so lange rausgezögert hat, weil ich dann wirklich da in Ruhe vor mich hin, ja, Daten sammeln konnte und dann auch doktorieren konnte und jetzt davon immer noch speise, weil ich wusste gar nicht so genau, was brauche ich denn eigentlich alles für meinen Doktor, und habe einfach Daten gesammelt bis zum, bis zum Schieß mich tot, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, habe da jetzt so ein bisschen einen Vorlauf, weil ich denke, eigentlich war es schon fast auch noch ein Postdoc, den ich hinten dran geschoben habe, ohne das eigentlich zu wissen. Und das sehe ich aber jetzt auch. Also ich arbeite ja jetzt selbstständig im Bereich Wissenschaftskommunikation, aber eben auch als Coach, also helfe anderen dabei, ihre Wissenschaft zu kommunizieren, aber eben auch ihre Forschung, anders gesagt, ihre Doktorarbeit zum Beispiel zu beenden. Also ich habe Workshops, wo es darum geht, alles hat ein Ende, nur die Doktorarbeit nicht. Also, wie ich eben solchen Langzeitdoktoranden dabei helfe, fertig zu werden. Und eine Sache, die ich bei mir gelernt habe, war ganz klar von vornherein zu wissen, was brauche ich denn überhaupt? Ich brauchte in dem Fall eigentlich nur, in Anführungsstrichen, 4 Publikationen, oder ich glaube, es waren sogar nur 3, wo ich Erstautor drauf bin. Und einer hätte auch nur akzeptiert sein müssen. Das hatte ich relativ früh schon, aber mir war das gar nicht so bewusst, sondern ich habe einfach weitergemacht, und das war natürlich auch ein spannendes Feld. Aber wenn es darum geht, fertig zu werden oder eben auch zu sagen, okay, ab einem gewissen Punkt zu seinem Doktorvater, ich will jetzt aber jetzt nur an diesem, also ich will meine Doktorarbeit beenden und danach vielleicht was anderes machen, da muss ich jetzt nicht noch 5, 6 weitere Fragen stellen. Und das war auf jeden Fall was, was ich gelernt habe. Bei mir hat sich das gut jetzt entwickelt. Ich habe Zeit, mich mit diesen Daten jetzt weiter zu beschäftigen. Aber ich glaube, wenn es in so einem geplanten Rahmen ist, wo man nur 3 Jahre Zeit hat und auch nur 3 Jahre Finanzierung bekommt, vielleicht noch 4, wenn es gut läuft, dass man dann von vornherein eine gute Idee darüber haben sollte, wo soll es eigentlich hingehen? Was sind meine Fragestellungen? Was kann ich an Daten erwarten? Was brauche ich? Und ja, wie werde ich das dann auch machen? Also das ist schon, glaube ich, eins der wichtigen Kriterien, die man sich von Anfang an zu Rate ziehen kann. Ja, okay. Also immer am Anfang auf jeden Fall das Ende mitdenken. Ja, und ich merke das jetzt auch als Autorin beim Bücherschreiben. Und mein erstes Buch, da hatte ich noch nicht so viel Ahnung davon. Da würde ich sagen, habe ich fast eigentlich die gleichen Stolpersteine mitgenommen wie bei der Doktorarbeit damals. Und es ist witzig, wie ähnlich das auch ist, weil auch da geht es darum, sich am Anfang schon klar zu machen, wo soll es eigentlich am Ende hingehen? Also worauf soll es hinauslaufen, ja. Und sich dann so einen Fahrplan zu erstellen. Weil sonst verliert man irgendwie sich in dem ganzen Prozess. Ja. Du hast dann deine Doktorarbeit ja beendet. Genau, ja, nach 7 Jahren. Aber auch das kann ja möglicherweise Hoffnung geben, dass man auch nach 7 Jahren eben seine Doktorarbeit noch erfolgreich beenden kann und dann eben trotzdem auch danach irgendwie beruflich weiterkommt. Ja, also ich war dann, ich weiß gar nicht mehr genau, ich bin dann nach der Datenaufnahme, ich glaube, ich war 3 oder 4 Jahre in Frankfurt, aber es war auch nicht meine Stadt. Ich bin dann, nachdem ich da auch weg konnte, so schnell wie möglich weg, und dann zurück nach Berlin oder Potsdam, wo ich dann eben ursprünglich herkam, und habe dann da noch andere Jobs gemacht. Also ich habe in der Museumspädagogik zum Beispiel auch gearbeitet und habe dann meine Daten zu Ende geschrieben, habe sie dann, ja, habe die Doktorarbeit dann beendet. Und weiß noch, als ich dann meine Verteidigung hatte, danach war das zwar ein tolles Gefühl, aber da war dann auch so dieses, okay, und jetzt? Ja. Ich hatte die Situation, dass aufgrund meiner, also weil es so lange gedauert hat, dann auch nicht so eine gute Note dabei rausgekommen ist am Ende. Und da war für mich dann einfach klar, okay, der Weg in die Wissenschaft, den weiterzugehen, wenn ich jetzt ganz realistisch bin, erstens will ich das nicht unbedingt, weil ich gemerkt habe, so, das ist, also ist einfach nicht mein Ding. Aber ja, ich habe, glaube ich, einfach auch nicht die Voraussetzung dafür. Du brauchst einen super guten Abschluss, möglichst 3 Jahre, und dann geht's sofort weiter. Und ich hatte das einfach nicht. Und deswegen musste ich mir die Frage stellen, was mache ich jetzt mit dem ganzen Kram? Ja. und ich ja, habe ja erzählt, ich bin einfach auch sehr, also so künstlerisch so ein bisschen angehaucht und dachte mir, vielleicht kann ich einfach daraus irgendwie ein Buch basteln. Also ein Kinderbuch war eigentlich meine Idee am Anfang, weil das Thema mit den Wildkaninchen in der Stadt auch etwas ist, wo Leute was mit anfangen können. Das hat sich im Laufe meiner Promotion auch so rauskristallisiert, dass es Leute interessiert hat. Hab das dann auch schon so ein bisschen promoted. Also ich habe dann Pressemitteilungen damals relativ viel darüber gemacht. Dann kamen Interviewanfragen. Also ohne, dass ich es wusste, habe ich nebenher schon ganz viel über Wissenschaftskommunikation gelernt. Ja, und das war auch das Erste, wie du mir mal aufgefallen bist. Da habe ich bei Spiegel Online einen Artikel über dich und die Stadtkaninchen gelesen. Ja, und das kam vielmehr so ein bisschen in den Schoß, ehrlich gesagt. Und mir war gar nicht bewusst, dass das eigentlich ein Skill war, den ich irgendwie über die Jahre gelernt habe, auch wie man Interviews gibt, wie man gute Pressemitteilungen schreibt und eben Wissenschaft gut kommunizieren kann. Und dann hatte ich mit der Presseabteilung der Uni Frankfurt damals gesprochen und auch gefragt, Mensch, was kann ich jetzt damit machen? Und dann meinten die, mach doch einfach mal einen Science Slam. Und dann dachte ich so, ja, mach doch mal einen Science Slam. Habe ich das einfach gemacht und habe dann tatsächlich noch einen Platz so kurz vor knapp in Berlin damals im Lido bekommen. Hatte, glaube ich, so 2 Wochen Zeit. Die eine Woche davon habe ich in Panik rumgeeiert. Und die andere Woche habe ich dann nochmal die Hälfte vereiert, bis mir klar war, okay, Madeleine, du musst jetzt mit irgendwas kommen. Und dann dachte ich, okay, ich erzähle den Leuten einfach, dass Kaninchen mit Latrinen kommunizieren. So war es, war ganz einfach, ganz simpel. Ich habe ein bisschen gezeichnet dazu. Und es hat unheimlich Spaß gemacht. Also ich war selbst über mich erstaunt, wie ich das auf der Bühne hingekriegt habe und habe da echt Blut geleckt. Das war genau mein Ding. Und dann kam 2 Tage später schon direkt eine E-Mail von einer Agentur in Berlin, eine Literaturagentur, die gemeint haben, so, die haben das auf der Bühne gesehen, die fanden das ganz witzig und Mensch, Kaninchen mit Latrinen, das ist doch irgendwie ein lustiges Thema. Wollen wir da nicht ein Buch draus machen? Und dann dachte ich erst so, das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Bin dann da auch hin in Berlin, habe mir das dann angeguckt und das war ganz lustig, weil dieses Büro, wo ich dann in der Agentur war, direkt unter einem Rabbit Publishing Group war. Und dann dachte ich, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Und dann haben wir ein Outline gemacht, also eine Idee, ein bisschen überlegt, was kann da rein in so ein Buch und habe ich einen Vorschlag geschrieben. Das hat die Agentur da mitgenommen auf die Leipziger Buchmesse und dann gab es Verlage, die das toll fanden, haben die sich so ein bisschen gegenseitig geboten sozusagen und dann habe ich mich für Piper entschieden. Ja, sehr cool. Ja, das war schon ganz witzig. Und wie es dann so ist im Leben, erst irgendwie kommt gar nichts und dann alles auf einmal. Ich habe dann durch eine Initiativbewerbung eine Stelle an der Uni Potsdam als Postdoc bekommen. Zur gleichen Zeit, wie ich eben auch den Vertrag für das Buch unterzeichnet habe. Und dann dachte ich so, okay, mal gucken, wie lange das gut geht, beides zusammen. Und das ging dann so ein Jahr gut. Und dann musste ich mich entscheiden. Also die Deadline kam immer näher fürs Buch. Ich musste mir dann einfach eingestehen, dass ich nicht beides gleich weiterführen kann. Und dann war klar, okay, ich mache das Buch zu Ende. Mir hat das Spaß gemacht. Ich habe den Vertrag unterschrieben und ich konnte es auch nicht mehr zurückzahlen, das Geld, was ich schon bekommen habe. Also musste ich das beenden und habe mich dann, habe den Job gekündigt und habe das dann fertig gemacht und mich dann im Bereich Wissenschaftskommunikation selbstständig gemacht. Ja. Und das ist jetzt 1,5 Jahre her. Ja. Genau. Kannst du mir so ein Gefühl dafür geben, gerade bei so einem ersten Buch? Ich habe nicht so richtig eine Vorstellung, was einen da finanziell eigentlich dann auch erwartet. Ich würde mal vermuten, dass der Postdoc wahrscheinlich aufs Jahr gerechnet erstmal besser bezahlt wäre, oder? Genau. Also es läuft so, dass man einen Vorschuss bekommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf oder nicht, aber also es waren mehrere tausend Euro, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Und wir haben damals ein Haus gekauft, mein Mann und ich. Und ich sag mal, der Vorschuss war innerhalb von wenigen Wochen weg. Und ist im Haus versunken. Und man macht's einfach, weil Schreiben Spaß macht und das irgendwie mich herausgefordert hat und nicht, dass man damit groß Geld verdienen kann. Aber jetzt zum Beispiel bei meinem zweiten Buch ist es so, dass ich da, also ich sag mal, ich bin jetzt sozusagen für ein halbes Jahr wie so eine Art eine halbe Stelle, wenn ich an der Uni angestellt wäre, damit bezahlt, dieses Buch zu schreiben. Und das ist für mich Luxus. Ich kann wirklich jetzt an diesem Buch schreiben und habe da einen gewissen finanziellen Background, also hinter einer Unterstützung, und habe in der Zeit ja noch die Möglichkeit, mich anderweitig auch noch umzugucken oder andere Sachen zu machen. Und realistischerweise könntest du das auch in einem halben Jahr mit einer halben Stelle fertig schaffen? Ich hoffe. Also jetzt würde ich schon sagen, ja. Ich habe damals, also ich habe fast 2 Jahre an dem Buch gesessen, wobei ich ein Jahr lang, ja, also minimal was dran gemacht habe, einfach weil ich keinen Plan hatte und ich das auch unterschätzt habe mit dieser Vollzeitstelle an der Uni und dachte, ich kann vor der Uni danach schreiben. Das ging semi-gut. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich weiß, worauf soll dieses Buch hinauslaufen. Ich habe mir ganz genau überlegt, was rein soll. Ich habe eine Outline gemacht, habe das mit dem Verlag gut besprochen und weiß ganz klar, was da rein muss. Habe ja jetzt auch, ich sag mal, im Laufe meiner Doktorarbeit und eben auch beim ersten Buch viel recherchiert, viel gelesen und fühle mich da jetzt auch sicher zu sagen, okay, ich kann das gut runterschreiben. Und ein halbes Jahr ist eigentlich ja auch eine Menge Zeit, wenn man wirklich jeden Tag sich dran setzt. Also man wird schneller mit der Zeit, ja. Ja, doch. Und es dauert auch immer so lange, wie es dauert. Wenn man sagt, es dauert ein halbes Jahr, dann dauert es ein halbes Jahr. Ein ganzes Jahr, dann kann es auch mal ein ganzes Jahr dauern. Und ja, aber das nehme ich mir jetzt so vor, ein halbes Jahr, genau. Ja, okay, dann bin ich gespannt. Ja, ich auch. Und kannst du schon einen Sneak Preview geben, um was es da in deinem zweiten Buch gehen wird? Das weiß ich gar nicht so genau, ob man das schon vorher verraten darf. Also es wird auf jeden Fall wieder was mit Kaninchen zu tun haben. Und ja, also ich glaube, so wie beim ersten Buch auch, hat es einfach ganz viel damit zu tun, dass ich dem Leser zeigen möchte, wie unglaublich komplex und vielfältig die Natur ist, aber auch wie clever, wenn es darum geht, sich an Umweltbedingungen anzupassen. Also wenn man mal so eine Stadt als Lebensraum sieht, was da eigentlich alles los ist und wie stressig das sein kann, aber trotzdem finden wir Wildtiere, die sich da gut gehen lassen können, oder auch nicht unbedingt nur Wildtiere, ja auch Pflanzen, Insekten, alles Mögliche. Und dass die sich in einer rasanten Art und Weise eben an diese Bedingungen dort anpassen. Also ich habe das mal irgendwo so schön gelesen, dass Städte wie riesengroße Laboratorien sind, an denen man wirklich sich die Evolution im Zeitraffer anschauen kann. Und das finde ich nach wie vor super spannend und etwas, was mich auch immer noch total fasziniert und wo ich ja durch meine Forschung an den Kaninchen und die Daten, die ich immer noch habe, auch eigentlich immer noch mittendrin bin. Also also ich sag mal, das Wissen, was ich mir täglich immer noch anlese, um selbst meine Forschung zu publizieren und up to date zu bleiben, das ist Sachen, was eben auch ins Buch reingeht, und ich stelle es oder versuche es, einen größeren Kontext zu stellen, um dem Leser irgendwie einfach noch einen größeren Einblick zu geben, was da genau passiert aus biologischer Sicht und was das vielleicht auch mit uns zu tun hat. Ja, sehr cool. Genau. Und gibt es da auch beim Verlag viel Hilfestellung, wie eigentlich so ein Buch geschrieben wird? Ich meine, das hast du ja auch nicht im Studium gelernt. Nee, gar nicht. Also beim ersten Buch bin ich da schon auch sehr blauäugig rangegangen und habe da so vor mich hingewurschtelt. Wie gesagt, das erste Jahr war eigentlich eher so, mal gucken. Und als es dann immer enger wurde, habe ich gemerkt, so, ich komme selber nicht mehr so zu Rande und habe mir dann auch Hilfe gesucht, habe mich vom Editor noch beraten lassen. Man hat ja dann jemanden, der das erste Manuskript, den ersten Entwurf kritisch durchgeht, der einem dann schon sagt, ob das Sinn macht oder nicht. Und dann einem auch Hinweise gibt. Auch zwischendrin hat man immer wieder Kontakt mit dem Ansprechpartner vom Verlag, aber auch von der Agentur. Wenn man sagt, hey, geht das in die richtige Richtung? Kannst du mal hier ein Kapitel lesen oder mir da mal ein bisschen Rückmeldung geben? Das kommt aber wirklich auch auf den Autor drauf an. Und das wurde mir auch am Anfang so gespiegelt nach dem Motto, ne, manche, die kommen halt gar nicht, geben das Ding am Ende ab. Und manche fragen irgendwie alle Kapitel lang nach, ob das so passt. Da muss man, glaube ich, auch selber gucken, wie gut es für einen passt. Ich habe dann so ein bisschen so einen Mittelweg gewählt, aber hätte, glaube ich, auch eher schon mal nachfragen müssen, ob das so in die richtige Richtung geht. Ja. Okay. Aber es ist am Ende alles gut gegangen, genau. Aber ich weiß auch fürs zweite Buch jetzt, dass ich mir so den Stress am Ende gerne ersparen möchte, indem ich am Anfang mir klarer darüber werde, was ich eigentlich sagen möchte und wo es eigentlich hingehen soll. Und das ist das Schöne jetzt an dem Ganzen, dass ich mir ein Wissen darüber aneigne, wie man Bücher schreibt. Also ich habe in den letzten Wochen ganz viel recherchiert zum Thema Geschichten schreiben. Und dieses Storytelling kommt ja auch in der Wissenschaftskommunikation immer wieder vor. Mhm. Aspekte, wenn man Science Slam macht oder ein Fame Lab oder ja, irgendwie geht es immer darum, eine Geschichte zu erzählen. Und diese Elemente findet man immer wieder, also die sogenannte Hero's Journey. Also es gibt, irgendjemand macht sich mutig auf den Weg, um alle Gefahren zu bestehen und am Ende den großen Schatz zu heben. Mhm. Und wenn man dann so seine Wissenschaft da so reinpackt, dann kann man auch die Leute mit reinziehen in Themen, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so spannend sind. Ja. Ja. Genau. Sehr cool. Ja, und ich nutze dieses Wissen jetzt eben auch in Workshops, um anderen dabei zu helfen, und das macht mir auch total Spaß, weil das was sehr Kreatives ist, was aber trotzdem mit Wissenschaft zu tun hat, und das ist für mich die passende und die optimale Kombination. Ich merke das jetzt auch in den Publikationen, die ich jetzt noch habe, diese ganze Statistik. Erstens bin ich halt einfach schon super raus. Das ändert sich ja auch so schnell, diese ganzen neuen Methoden. Und dann weiß ich jetzt auch, ich muss mir das nicht mehr aneignen, weil ich es in dem Sinne nicht mehr brauche. Und ich habe jetzt einen guten Freund von mir, der ist da ein absoluter Pro. Dem schiebe ich das alles rüber und sag mal, hier, mach mal. Und kriege ich das zurück. Und dafür steht er auf dem Paper drauf. Und wir haben irgendwie beide was davon. Also ja, man lernt dann auch solche Marketing- und Business-Strategien kennen. Genau. Und von daher bist du sehr zufrieden mit deiner Selbstständigkeit und sehnst dich nicht zurück nach einem Angestelltenverhältnis. Nee, also ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden damit. Die einzige Sache, die mich so manchmal ein bisschen, also ich sag mal, schauen lässt, zumindest nach einer halben Stelle, gucke ich immer mal hier und da, ob mir irgendwas über den Weg läuft. Mhm. Und das ist eher der Grund, dass ich gerne im Team auch zusammenarbeite, mit anderen Menschen auch an Projekten zusammenarbeite. Und man macht es zu einem gewissen Grad als Autor oder in Wissenschaftskommunikation schon, aber man verbringt natürlich auch viel Zeit alleine am Computer. So. Und und eben auch, wie gesagt, jetzt habe ich noch so die letzten Daten, die publiziert werden, und ich möchte dann danach gerne irgendwie ein neues Projekt auch anfangen, gerne wieder was mit der Stadtökologie, und da arbeite ich so ein bisschen darauf hin, dass ich meine Wissenschaftskommunikation so gut ausbaue, dass ich davon gut leben kann, dass ich dann Wissenschaft als Hobby nebenher mache oder eben vielleicht ein Projekt habe, wo ich dann eine halbe Stelle damit füllen kann, aber ansonsten bin ich jetzt erstmal ganz happy. An der Stelle muss ich aber auch sagen, dass ich da wirklich super krasse Unterstützung habe von meinem Partner, der schon seit Jahren mich da finanziell auch unterstützt und mir ein Backup gibt, sonst wäre das auch überhaupt nicht möglich gewesen. Ne? Ja. Ja, klar, also das glaube ich auch, dass das zumindest eine Zeit lang dann von Unsicherheit vielleicht auch geprägt ist. Ja. Und natürlich eine gewisse Portion Glück ja auch dazu gehört, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein. Ja, schon. Aber es hat auch einfach ganz viel mit deiner eigenen Aktion zu tun. Ne? Wirklich zu sagen, okay, an einer Stelle geht es für mich nicht mehr weiter. Wo kann ich weiter gucken? Und vielleicht nochmal so einen kleinen Sneak Preview zu geben. Das hat in meinem Buch ganz viel damit zu tun, was ich aus der Natur auch gelernt habe oder von meiner Arbeit mit den Kaninchen in der Stadtökologie oder generell als Biologin. Dass die Natur irgendwie immer irgendwo einen Weg findet und dass Stress in dem Sinne nichts Negatives sein muss, sondern es eigentlich eine Situation ist, die dazu förmlich schreit, kreativ zu werden, um neue Wege zu suchen, um sich neu anzupassen, neu auszurichten, neue Fähigkeiten zu erlernen. Und als ich das verstanden habe, habe ich solche Situationen, wo ich gefühlt gegen eine Wand gelaufen bin, als etwas gesehen, zu sagen, okay, ich orientiere mich neu, ich lerne etwas Neues, ich suche mir neue Wege. Und das hat, das hat extrem viel bewirkt, weil ich dann ja mich nicht mehr habe hängen lassen. So klar gab es immer mal Phasen, wo ich dachte, mein Gott, wo soll das jetzt alles enden? Ich habe so lange rumstudiert und doktoriert und immer noch keinen Job. Aber dann wurde mir auch klar, okay, es wird auch niemand kommen und sagen, hier, bitteschön. Sondern es ist jetzt an mir, meine Fähigkeiten so zu entwickeln, dass ich ein Set baue, das mich irgendwo hinbringen kann, wo ich gerne sein möchte. Und das kann man nicht in der Schule oder in der Uni lernen, sondern das ist was man so auf dem Weg mitnimmt. wo man dann merkt, okay, mich interessiert das Schreiben, gut, dann muss ich lernen, wie man schreibt. Mich interessiert Wissenschaftskommunikation, dann muss ich mir suchen, wie kann man das am besten kommunizieren. Also sich das so zusammenzubasteln. Und dann wird man, glaube ich, interessant für andere Menschen oder für andere Institutionen, die dann sehen, ach Mensch, guck mal, der macht irgendwie was, das gibt's noch nicht so in der Art oder das ist ja interessant. Und dann kommen die Sachen auf einem anderen Weg zu einem. Ja. Ja. Sehr schön. Genau. Und das mit dem Podcast ist jetzt ja auch so gekommen, dadurch, dass dann diese Corona-Geschichte so ein bisschen reingegrätscht ist in meine Buchpublikation und ganz viele Interviews und Sendungen ausgefallen sind, dachte ich, dann mache ich doch einfach meine eigene Sendung. Und habe es dann die Sendung mit der Ziege genannt. Und das war am Anfang auch stressig, weil ich davon keine Ahnung hatte. Ich wusste nicht, wie man sowas alles aufbaut. Und habe mir dann auch Hilfe gesucht und auch da wieder auf meinen Partner wurde ganz viel unterstützt und er hat mir da viel ganz, ganz viel bei geholfen. Und jetzt ist es seit einem halben Jahr, jetzt schon bei Folge 35 und das macht auch unheimlich Spaß und etwas, wo ich vorher nie dachte, dass ich das machen würde. Ja. Ja, also sehr schön und definitiv eine Hörempfehlung, die Sendung mit der Ziege. Danke. Wirklich auch sehr bunter Querschnitt, so durch alle möglichen Bio-Themen bis hin zu einem Freund von mir, den du ja auch schon als Gast hattest, Michael Büker, genau. Astroteilchenphysiker. Ja, da kam der, dann, ja, erzähl. Genau, der dann ja, wie war es, über Käfer und Mondlicht und ähnliche Dinge gesprochen hat. Ja, den Michael habe ich ja auch im Rahmen der Wissenschaftskommunikation kennengelernt und da ist ja dann sofort mein zweites Leben auf mich zugekommen, so mein zweiter alternativer Lebensweg als Astronautin und dachte, oh, ein Astrophysiker, der kann mir jetzt erklären, wie das Universum funktioniert. Und hatte einfach total Lust, gerne mit ihm eine Sendung zusammenzumachen und dachte, Mensch, wo schneidet sich denn die Astrophysik mit der Biologie? Und dann, gibt es ja zum Beispiel die Astrobiologie. Und da haben wir dann eine schöne Sendung zusammen gemacht und es hat auch total Spaß gemacht, ja. Ja, genau. Sehr cool. So zum Ende hin frage ich eigentlich immer, ob du noch Tipps für andere hast, die einen ähnlichen Lebenslauf anstreben. Jetzt hast du ja auch schon zwischendrin immer so ein paar Tipps gegeben, aber hast du trotzdem noch irgendwas auf Lager? Also was mir wirklich in vielen Situationen geholfen hat, ist also auch einfach Mut zu haben, ne? Mutig zu sein, mal was Neues zu probieren und aber auch den Dingen zu folgen, die einen begeistern. Also mir haben so oft Leute gesagt, so, mein Gott, Verhaltensbiologie, da kriegst du doch nie einen Job, das wird doch nie was. Und hätte ich auf die gehört, ich wäre hier nicht gelandet. Und alles, was ich gemacht habe, hat mich irgendwie immer irgendwo hingebracht. Und wenn man das macht, was man gerne macht, ich glaube, dann endet man eben auch dort, wo man gerne ist oder wo man gerne sein möchte. Und ich hätte mich nicht in einem Labor sehen können, sondern habe das genossen, da im Feld rumzuwatscheln. Und es kam auch immer irgendwie was. Also immer eine Situation, wo ich dachte, jetzt geht es nicht weiter, ist dann irgendwie was gekommen. Und also ich find's immer wirklich schade, wenn Leute ihre Passionen fahren lassen aus Angst. Also da aus Angst Entscheidungen zu treffen, das war auch immer noch nicht so eine gute Idee. Das habe ich natürlich auch ein paar Mal gemacht. Aber das, immer wenn ich mutig war und gesagt habe, okay, das wird schon irgendwie, ist auch wirklich, hat das auch irgendwie geklappt. So. Und sich da auch ruhig mal mit anderen unterhalten, wie haben die das gemacht? Für Tipps, also eben, ne, das ist ja schon super, was du hier auch einfach machst, Leute zu fragen. Und ich finde es auch immer wieder in meiner Sendung spannend, was es da für unterschiedliche Lebenswege gibt und dass da, wo ein Wille, auch ein Weg sozusagen. Also vor allen Dingen auch Spaß haben bei dem Ganzen, ne? Irgendwie, wenn man da so verbissen, oh mein Gott, und dann aber noch ein Paper und dies und jenes. Ich glaube, wenn man am Ende seines Lebens sich fragt, wovon hätte ich mehr machen sollen, mehr Paper schreiben oder mehr Spaß haben. aber ich glaube, da zu überlegen, was will man dann auch? Ne? Wie ist es die große Karriere? Will man Professor werden? Sich dann aber vielleicht auch klar machen, was sind so die Aufgaben eines Professors oder einer Professorin? da war mir dann relativ klar, nee, also das ist mir, dafür ist mir der Preis zu hoch, nur dass ich vielleicht dann diesen Titel führen darf und Lehre mache, aber was da noch alles dranhängt, da habe ich gemeint, so nee, das ist nicht meins. Ja. Ja. Genau. Den Podcast findet man vermutlich in den gängigen Apps, oder? Ja, genau. Nach Sendung mit der Ziege sucht. Mhm. Und Informationen zu dir gibt's unter madeleineziege.de, oder? Madeleineziege.com. Genau, das ist eigentlich so eine gute Ausgangssituation oder eine gute Plattform, von der aus man sich ganz viele andere Sachen angucken kann. Also ich habe auch einen YouTube-Channel, der Videocast, also der Podcast sozusagen da als Videocast zu finden. Mhm. Genau, und ansonsten, ja, kann man mir auch immer gerne E-Mail schreiben bei Fragen, Anregungen, Wünschen, was auch immer. Einfach unter kontakt@madeleineziege.com oder eben auch den Kontaktformular an der auf der Website. Ja, genau. Wunderbar. Ja. Das packe ich auf jeden Fall auch nochmal alles in die Shownotes. Sehr schön, danke. Und ansonsten ja, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Also finde ich echt sehr spannend, wohin das alles führen kann. Ja, danke Peter. Ich finde es auch immer wieder schön, darüber zu sprechen und freue mich auch, wenn meine Erfahrung irgendjemandem da draußen hilft und sei es nur, ja, ich sag mal, Mut zu machen, dass es irgendwie klappt. So. Ja, ja. Ja, genau. Und das ist für mich auch eigentlich die Motivation, diesen Podcast zu machen. Generell Mut zu machen, Biologie zu studieren. Und man findet auch Jobs danach damit. Ja. Auch wenn die Unis das eher sträflich vernachlässigen, da Optionen aufzuzeigen. Ja, also ich glaube wirklich von Anfang an da vielleicht schon zu gucken, in welche Richtung möchte ich gerne gehen und dann welche Fähigkeiten. Und ich glaube, jetzt ist es vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher als auch zu meiner Zeit oder zu deiner. Ich weiß nicht genau, wann du dann auch studiert hast. Aber wenn ich jetzt so durch Bewerbungen oder Stellenausschreibungen gehe, habe ich schon das Gefühl, dass es mehr gibt als noch vor 5 Jahren oder vor 7 Jahren oder und dass dieser Bereich Naturschutz oder Biologie, dass es da mehr Möglichkeiten gibt. Und jetzt auch mit Wissenschaftskommunikation. Also ich würde sagen, dass die Lage besser geworden ist. Aber das ist nur meine persönliche Empfindung. Mhm. Genau. Ja, aber wäre auch so mein Eindruck. Ne? Ja. Ja. Von daher. Genau, nur Mut. Nur Mut, genau. Gut, ja. Dann vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr und gerne. Dir noch sehr viel Erfolg mit dem nächsten Buch. Ja, vielen Dank, Peter. Ich wünsche dir auch viel Erfolg mit dem Podcast und ja, Dankeschön. Ja, danke auch. Tschö. Tschüss. Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und vielen Dank nochmal an Madeleine Ziege für ihre Zeit. In einer der nächsten Folgen werde ich nochmal ein bisschen erzählen, wie es mir im vergangenen Jahr so ergangen ist, wie die Jobsuche ablief und was ich jetzt mache. Und ich werde mit einem Biologen sprechen, der in einem Pharmaunternehmen arbeitet. Wenn ihr Fragen, Tipps, Feedback oder Wünsche habt, kontaktiert mich gerne unter info@botenstoff.eu oder über Twitter beim Botenstoff-Pod. Macht's gut, bis bald und auf Wiedersehen.